an dein Bett, bin den ganzen Tag so nett, spül Geschirr und kauf ein und tu das Ruhn. Wenn ich eins groß bin, wird dein Leben fein, dann hast zwei Männer, du im Haus, denn dann bin ich für dich da, gerade so wie der Papa. Wenn ich groß bin, sind deine Sorgen aus. Heute hab ich noch keine Zeit, bin ja noch so klein, aber das wird ganz bestimmt einmal anders sein. Wenn ich eins groß bin, wird dein Leben schön, dann will ich immer fleißig sein. Früh am Morgen steh ich auf, hol für dich die Brötchen rauf und mach sauber und du kannst dich dann freuen. Wenn ich eins groß bin und die Sonne scheint, sag ich zu dir, heut hast du frei. Und dann gehst du fröhlich aus, denn ich hüt für dich das Haus. Du wirst sehen, dann ist alle Not vorbei. Haus, denn dann